Wege in der Stadt beschreiben. A7. Hören Sie und folgen Sie der Wegbeschreibung auf dem Stadtplan. Können Sie mir helfen? Wie komme ich zum Palazzo Giorgio? Der ist nicht weit von hier. Am schönsten ist ein Bummel durch Alt-Genua. Überqueren Sie hier den Platz und gehen dann in Richtung Via Soprana und an der Kirche San Ambrogio vorbei. Rechts ist die Piazza Matteotti mit dem Palazzo Ducale. Gehen Sie weiter geradeaus die Via San Lorenzo entlang. Rechts liegt die Kathedrale San Lorenzo. Die vierte Straße ist die Via Turati. Da gehen Sie rechts rein und kurz danach ist links der Palazzo Giorgio. Den Plan können Sie gern mitnehmen. Ich danke Ihnen vielmals.